Deutschlandfunk, Kommentar. 13 Menschen, darunter 8 Deutsche, kamen auf der tunesischen Ferieninsel Djerba ums Leben, als ein Lastwagen, der mit Gasflaschen beladen war, vor einer Synagoge explodierte. Die verletzten Deutschen wurden heute in die Heimat geflogen, wo sie in Spezialkliniken weiter behandelt werden sollen. Die Ursache der Explosion ist noch immer unklar. War es ein Unfall, wie die tunesische Regierung steif und fest behauptet, oder war es doch ein Anschlag? Hinweise darauf gibt es. Hören Sie dazu den Kommentar von Rüdiger Mark. Fast einen ganzen Tag hat es gedauert, bis die tunesischen Behörden glaubten, es sich leisten zu können, dass Journalisten und Angehörige die Griba-Synagoge besuchen, den Ort, an dem sich vorgestern die schreckliche Explosion ereignet hat. 24 Stunden sind eine lange Zeit, und den Besuchern präsentierte sich eine Synagoge, an der schon versucht worden war, die Spuren der Explosion zu beseitigen. Ein bisschen frische Farbe hier, ein bisschen aufgeräumt da. Kein Wunder, dass unabhängige Beobachter stutzig werden. Vorgestern, kurz nach der schrecklichen Explosion, die einem Dutzend Menschen das Leben kostete, hatten die allgegenwärtigen Agenten der tunesischen Sicherheitskräfte den Ort des blutigen Geschehens weiträumig abgesperrt. Es gab eine dürre Erklärung, der Rest war Schweigen. Mag die Welt auch wissen wollen, was wirklich war, die tunesische Regierung stellt sich taub. Sicher, für Tunesien ist die Explosion ein schwerer Schlag. Gerade hatte sich der Tourismus, von dem das Land mittlerweile abhängig ist, wieder aus der Flaute befreit, in die er nach dem Anschlag in New York geraten war. Und sollte sich herausstellen, dass es sich bei dem Ereignis vorgestern tatsächlich um ein Attentat handelt, wäre es eine Katastrophe für das kleine Land am Mittelmeer. Wirtschaftlich und politisch. Wirtschaftlich, weil die Übernachtungszahlen, die in den letzten Monaten so hoffnungsvoll erschienen, binnen Tagen in den Keller rutschen würden. Genauso wie vor 12 Jahren, als sich das Land dazu entschlossen hatte, im ersten Golfkrieg den Irak zu unterstützen. Das mochte der europäische Tourist nicht. Und eine politische Katastrophe. Gerade Tunesien, in dem das Regime des Präsidenten Ben Ali sich seit Jahren Europa gegenüber dadurch legitimiert, dass es entschlossen jeden Hauch von Islamismus bekämpft. Und dass mit dieser Begründung das Land mit einem Spitzelsystem überzogen hat, das weniger wohlwollende Beobachter mit der Stasi vergleichen. Wäre die Explosion vorgestern wirklich ein Anschlag gewesen, stünde das Regime von Ben Ali vor den Trümmern seiner Arbeit. Und es wäre vermutlich von der Realität eingeholt worden, denn Beobachter glauben, dass bei freien Wahlen fast ein Drittel der Tunesier ihr Kreuz bei den Islamisten machen würden. Nun soll es ja aber, darf man den dürren offiziellen Statements glauben, kein Attentat gewesen sein. Warum aber gibt es dann Augenzeugenberichte deutscher Urlauber, die von einem Unfall nichts wissen wollen? Warum darf stundenlang niemand an den Unglücksort? Warum berichtet eine durchaus ernstzunehmende arabische Zeitung, der Fahrer des Lastwagens sei ein Libyer gewesen, wo doch die Tunesier sagten, er sei einer der ihren? Warum wird hektisch mit Farbe hantiert, bevor der Unglücksort der Öffentlichkeit präsentiert wird? Wie kommt ein Lastwagen in einer engen Gasse ins Schleudern? Was macht ein Lieferwagen mit Gas in einer Gasse, in der es eine Synagoge und eine Moschee gibt, aber keine Abnehmer für so große Mengen? Fragen, auf die die Behörden keine Antwort geben und damit der Spekulation Tür und Tor öffnen. Ausländische Beobachter erinnert das an die Art, wie die Sowjetunion oder die DDR mit Katastrophen umgingen. Auch da wurde erstmal nichts gesagt, dann gab es eine verharmlosende Erklärung und irgendwann schließlich wurde die Wahrheit doch bekannt und sie war selten schmeichelhaft für die Regierungen. So wird es wohl auch hier ablaufen. Solange von solchen Ereignissen nur Einheimische betroffen sind, lassen sich Meldungen ganz einfach unterdrücken. Die Presse des Landes ist ohnehin gleichgeschaltet. Ausländische Journalisten haben Tunesien mittlerweile fast samt und sonders verlassen. Da aber diesmal Ausländer in die Sache verwickelt sind, lässt sich die Wahrheit nicht auf Dauer verheimlichen, wie das die stets um Sicherheit bemühten tunesischen Behörden gerne hätten. Die meisten Opfer des Anschlages sind deutsche Staatsbürger. Die Bundesregierung hat also ein legitimes Interesse daran, dass die Explosion aufgeklärt wird. Und eigentlich müsste sie der tunesischen Regierung gegenüber Druck ausüben, damit die von ihrer Blockadehaltung der Öffentlichkeit gegenüber lässt. Doch das kann sie nicht. Die SPD sitzt nämlich mit der Partei des allmächtigen Präsidenten Ben Ali zusammen in der Sozialistischen Internationale und drückt seit Jahren beide Augen zu, wenn es um die so wenig demokratischen Verhältnisse in Tunesien geht. So kann sie sich jetzt nicht beschweren, wenn die tunesische Regierung unbeirrt ihren Weg geht. Wie auch immer die Wahrheit aussieht, mit ihrer Vertuschungspolitik, die auf einem völlig übersteigerten Sicherheitsbedürfnis beruht, erweist sich die Regierung Tunesiens einen Bärendienst. Wäre sie ein bisschen souveräner, könnte sie den Schaden, den die Explosion angerichtet hat und noch anrichten wird, klug begrenzen. Die Sowjetunion und die DDR gibt es schon längere Zeit nicht mehr. Vielleicht hat die tunesische Regierung das nur noch nicht bemerkt. Sie hörten einen Kommentar von Rüdiger Mark.